Lektion 1, Übung L A. Begrüßung bei Wegeli. Die Brüder, Söhne und Töchter von Peter Fröhlich. Sie können wählen, früh oder spät. Schöne Grüße und herzliche Glückwünsche zum Jubiläum. Zum Frühstück Brötchen, Käse, Müsli mit Früchten. Siegmund Häberle und der Geschäftsführer. Mittagsmenü: 2 Bratwürste mit Gemüse und Püree. Stündlich 5 Stück. Täglich 12 Stück. Wöchentlich 55 Stück. Danke.